dran. Oh Gott, das... Oh, jetzt ist man ja in einer anderen Reihenfolge auch noch. Nee, ja, wir machen es schon so, wie wir sitzen in dem Fall. Ja, ja, na? Müssen wir. Ja. Müssen wir. Und das... Ja. So, du beginnst mit dem... Ja. Oder machen es in dieser, wo wir sitzen, ne? Oder? Ja, ja. Sonst kann es ja gar nichts werden. Geht das nur kreuz und quer, ne? Papier. Moment. Palindrom. Mordnilapsuspalindrom. Mordnilapsuspalindrom. Ein Monologophage im Kühlturm. Von Oskar Pastio. Tilgt Gehung hier, wenn Tilgung geht, noch durch? Soll Gehung überhaupt durch? Oder bloß Abendwind dort so und freiwillig flottieren? Es könnte ja ansatzweise zunächst durchaus durchwachsen, wirklich. Dann selbst fürchterlich golonom bis genussvoll. Geburtsragout. Aber eigentlich, weshalb sollte es? Was manchmal Umstülpung verheißt, ist Eigenfraß, der nie der Eigenfraß ist. Verheißt Umstülpung manchmal was? Es sollte. Weshalb eigentlich aber Geburtsragout genussvoll bis golonom? Fürchterlich. Selbst dann wirklich durchwachsen, durchaus zunächst ansatzweise. Ja, könnte es flottieren. Freiwild und so dort Abendwind bloß oder durch, überhaupt Gehung soll durch. Noch geht Tilgung, wenn hier Gehung tilgt. Gull o hmpf o log. Logo hmpf o goll. Tilgt Scharnierung hier, wenn hier Scharnierung tilgt? Tittisch, au. Der Schrift Zerportio Wirsch, der Dauer, Rede, Rezitav, Zischt, Zischhaft, au, der Zauder, Zirze, Präzise, Reziprozität, auderhaft. Und in der Mitte, wer? Hättest Uschauer gebraucht. Zitze. Vor Redewetter rette weder Spur noch Reziportio. Es ist halt Abendwind in einer Posa-Rolle. Rauchbetnerei. Haute einen Kaumerranten. Besser als der hat keiner gesnackt. Nit wie Glycerin, rief die Thrombose. Er klebte an meine Hose mit Löffelchen aus Hirn. Als wär's ein Küssstück von O-Ton. Schier. Die Reziprozität war ziemlich Lunge, lief runter mir, rief ihm halt unter wie Asbest. Brandsohlen Zunge sich mit eingebautem Werkel. Elpo-Couplet-Einlage, was zum Zutrauen. Ich denke oft an Osmose. Beta, Kopri, Wuliza, Zähne, Welve, Piwutschka. Du unappetitliches Kind, du Kosmet, du. Bitte keine Situation. Der Kosmet erscheint. Abra, Bebra, Zebra, Dumping, Efeu, Felderlin, Gaga-Hülse, Illifon, Jojo, Klumpfuß, Maude, Nutria, Olive, Pix, Querum, Rerum, Serum, Schumann, Testrich, Uveson, Ventrikaler, Woodstock, so für Zwölbes. Der Kosmet ist erschienen. Der Kosmet verschwindet. Gibt es die, die zischen? Obliegt es denen, denen es gebricht? Fundamental ist vieles und man hat Mischzellen. Hat Knochen Butteroberwasser, nimmt Gurgel Hindernis, macht Gegebenheit Siebe, rückt Mischmut auf. Liegt aber Zwischennische genau, ist Frischmuster verzahnt, himmlisch verzahnt. Frischmuster ist genau, Zwischennische aber liegt auf. Mischmut rückt Siebe, Gegebenheit macht Hindernis, Gurgel nimmt Oberwasser, Knochenbutter hat Mischzellen, hat man. Und vieles ist. Fundamental gebricht es denen, denen es obliegt, zwischen die, die es gibt. Bei offenen Magengeschwüren ist der Verzehr von rohen Positivisten riskant. Eher lägen Nägel Rehe. Hier die Empfehlungsliste. Klimaguten, Heusophagen, Pneumopeden, Charmovaren. Beziehungsweise Biopsturen, Scheudophilen, Demophagen, Heumagogen. Der Rest der Liste, ist er der... Der ist er uninteressant. Thesen fressen Interesse. Richtig. Fersen, Reste, Thesen, diversere Reservisten. Unmöglich. Thesenfresser Interesse. Schon besser. Dessen Inter wäre Esse, säße ich im Topf, aus dem ich Essen Pferde, hätten Stereo Reste, oh, nicht zu leisten. Denn säße ich im Topf der Thermostaten, säße Esther hier mit Stanleys letztem Leistenbruch im Sauerampfer. Überfressen. Oh, Nasslasur. Indessen... Outer Laufverschiebung, Thermopyle, Halsverengungspassdynamik. Zieht sich wo der Phonokragen zu? Wach, nur Chronophagen. Ausig, ausig. Den Übenden ist alles Mpf. Im Zungenschrag ist Augenwurst. Unaufbindbar ist das Wulststück. Im Stück sind alle Mpfe Mpf. Klumpfuß ist unverdaulich. Heu, Lamm, da. Heu, Standort. Heu, Kuh, Weid, Heu, Luna. Trigonomä, Trigonomu. Euripides geht unter die Epidermis. Die sind sich ein Thermopyles-Bergvolk, den Gullis und den Anamorphosen verwandt und bohren ihre Poren dort als Krämer, Wohnsitz und Geheimnisträger zum Episkopat von Skopula. Hat Euripides, um unter sie zu kommen, sich eingeschraubt, erbeben die Gänseherden der Epidermis bis in die Fernen von Kolibats, wo die Spurillen wohnen. Dann ist Euripides imstande, ganze Beutel seiner Beute Diasporen an die Kaliminen zu verscherbeln, die im Elsass leben und den Rhein mit Abwässern versehen. 2 mal 2 ist 4. Hu, wer ist wer, hu, mal hu, mal funktioniert, hu, man, mal. Mal ist man nur in der dritten Person. Monolog ist Saxophon, Esslinger ist Frenesie, Sarkodrom ist Lobophag, Sparkondom hingegen Barnaby, Usambara Arabeske, Kefir Lab ist Labyrinth, Ariost ist Kekse. Eine Fritteuse ist eine Meduse. Istmus-Schlucker ist Rhythmusmacher und umgekehrt. Machmach ist Überschall, Fußballer ist Schlackenbahn, Bumerang ist Mackerschlamm. Ein Hammer. Entropie ist Pipins Dampfmasche. Gesine ist Dressage. Pfui. Spick, Napf, Grum, Wabe. Wie wär's mit einer Standpauke auf Gleichgulds Butzenscheiben-Entropie? Hey, Leichguld. He, Bremsback, Atsche, Izzolini, Urnau, entzwei gesät? Schleif, Sache, Hiob. Vorausgesetzt, man bügelt. Kotz, Raps, Register, Zellulitis, Arsenal. Wau, Juckreiz, Phänomen, Thesaurus. pie-schlanker Plumpsack. Sein Helix-Doppelboden-Hirschhorn-Einzug bzw. Stinkfuß-Oberlichtgebälk erscheine. X-Eimer der Zerredung will sie plus Entzerrer haben, desgleichen Raupenplaner, Zierstöcke, Tag- und Nachtgleichen etc. Dodekaphone Nistverzehrer, Allgemeinnaturen, Zirkelstich- und Winkelschlussempfänger, Spitzwegstreicher sind zu haben, allemal, aber wie? Rumor, Tumor, Humor. Krötliche Talauer. Als sei verbal weh die Kutsche am langen Arm des heißen Flocks, am langen heißen Arm des Flocks. He, Riesensenfmehl, Abstrich, Vielfraß, Pflaster, auf, Muskelzupf und Rupfenbringer. Sind hier Phönizier zu Kopf gestiegen oder Asphodelen im Risotto? Schnauf, Karottenzähler, lass die Astrophysiker im Kasten. 500 Parkverbote will er haben. Bre, Sesamstreuner, Zipfelstürmer, mittelbarer Holofrast von Bau und Schulzentrum. O Limbut, Geschwätziger, Chromosomenstrick von Morula, Syndrophie, Molchknilch von Blastula, Lefkojen-Albikok von Gastrula. Lass den Verbandkasten sein, zurb in die Wickelgamaschen, Bubi. Die Zerbalkung, sagen die Phagen, des Menschelmorphes. Und? Es gleich zu tun in Pharaonenschüben, Druckwellen, Lungen, Flegelpegelei, bis an den langen heißen Piff der Lymphe. Wo Esse Inter sei geblieben? Lieber ist Sparflamme. Sparflamme ist Verschiedenes. Verschiedenes ist Gedächtnisprogramm. Gedächtnisprogramm ist Prometheusgespräch. Prometheusgespräch ist Haushalt. Haushalt ist Allgemeines. Allgemeines ist Sondersitzung. Sondersitzung ist nach Absatz B vorzuziehen. Sondersitzung ist konsequent. Sitzfleisch. Sitzfleisch seinerseits mobilisiert die Magensäurer oder Sagenmäurer, welche sich absondert. Das Besondere ist von innen wie von außen. Diese Struktur nennen wir Waldeslust. Deshalb ist sich Blut, Buche oft Beweisführung und Beweisführung oft Melanchol. Wo Esse Inter sei geblieben. Außer wenn, regt sich der Monologophage und poltert sich einen Lapsus zusammen, dass U- und E-Programme wackeln und der Kühlturm samt Untertitel ihm das Prädikat. Wo steckt das Prädikat? Verquickung, erwidere ich dünn, hebt Geist und Lidschatten. So nur knicken vier, die drei sind, zweimal ein oder stellen diesen in Rechnung mit Hindernis als Raumkleber von sozusagen Einweg oder Beihilfe zur Präsenz, deren laszive Pupille als Anwalt ihm dient. Folglich dient ihm Anwalt als Pupille laszive, deren Präsenz zur Beihilfe oder Einweg sozusagen von Raumkleber als Hindernis mit Rechnung in diesen Stellen. Oder einmal zwei sind drei. Die vier knicken nur so, Lidschatten. Und Geist hebt, dünn, ich erwidere, Verquickung. Wieder einmal am Scharnier geschnuppert, Mortnilab. Dich wieder palindromitisch um den Charakter gedrückt, Red Karak. Im Kühlturm, na also, hätte es Zuschauer gebraucht, rauscht der Katarakt, als wäre nichts geschehen. Da wird Kannibal zu Hannibal. Wasserfall minus Karneval ergibt Volleyball, ganz unerotisch. Erivan und Caliban sind diaphan. Nur Nitro war im Glitzer. Im übertragenen Sinne. Weil das unterlegte Thema in Atem, weil das übertragene Niesen, weil metamathematisch sich in Anathema Hatems Einverleibung, Hai, Sulaikens Atem, weil obliegt. Ob zwar, weil ihre Einverleibung seinerseits im Sinne Hatems, die seine ihrerseits um diese Unschärfe im Sinne einer Live-Genitivierung scharf daneben, weil im Thema das Thema überlegen unterliegt. Hatems Abendwindung, ha! Rieche, rieche. Einen Tugendbohrer, der singt und drillt. Prometheus um 11 aus zwei Punkten. Deine Aleuten und meine Aleuten. Mein Bautzentrum, dein Bautzentrum. Sie, Miope, Knutschkunst, er am Trostrostpoint. Gobis Torso rahmt Hibiskus Korso ab, sie hutschens getrennt. Doch vereint im Munde führen sie dein Mausoläum, mein Mausoläum, jeweils und Hiob, Torquato mai schmal. Quo vadis, Prothesis? Oi Kuckuck, oi Lumis. Eh du hängen bleibtetest, eh sie Krokus elf. Knutsch die Aleuten etwas Mesmer, singt er. Oder Borealis macht ihr Vorformtremer. Geh zur Eukalyptik, Biskuit. Ordne die Teile so zueinander, dass in der Besonderheit der Teile und durch die Art und Weise ihrer Anordnung eine besondere Selbstaufzehrung dieser Teile so stattfindet, als brauche es dazu mehr als einen bzw. keine besonderen Zuschauer und sei auch nichts als die Idee von einem Ganzen, ohne die bzw. dass es deren Anordnung nicht gäbe. Frage. Welche Teile eignen sich am meisten? Wessen Teile sind dabei zu teilen? Kann ich Teile nach gehabter Teilung austranchieren oder vor der Teilung als zu Teilende mittelbar ausweisen? Antwort: Klein zerkaute Fingernägel, ja, weil die Halbmonde nervös sind. Frage: Gehören abgebissene Schnurrbartspitzen dazu? Antwort: Nein, weil sie kategorischer als Spucke und ungenauer als die Schamhaarseife Flinschen im verstopften Abfluss sind. Frage: Sind ausgerupfte Haarwurzeln eklig? Antwort: Nicht unbedingt. Es kommt auf den Überbringer an. Am Freitag kommen frische Cremeschnitten aus dem Hospiz, Blinddarminhalt, Taubenfutter. Mandelrückstand hingegen kommt aus Alveolen und lässt sich wie Nusskern zerdrücken. Frage: Was ordnet diese Teile zueinander? Antwort: Das Scharnier in Eriwan, faule Witze, er im Tran, sie im Wahn. Frage: Welche Rolle spielen Überbringer oder Translatoren? Antwort: Eine spezielle. Sie ordnen an und sind im übertragenen Sinne eine Liste aus Mukose, Schleim und Bindehäuten. Schuppen, Flechten, Ohrenschmalz, Schorf, Kalypso, Hühneraugen, Glückpilzdrüsen, Blut im Stuhl, mit Esshirschhornsalz auf gewisse Organe. Manche lieben Eberpenisse und heiße Schraubenspirocheten im Scharnier. Überbringer Abendwind. Sein Gedächtnis scheint regressverdächtig. Seine Gelüste sind albern. Seine Wurstmaschine reitet auf den Alpen. Reihenweise treiben seine Reibeisen mit Entsetzen Sport. Weiße Euter hängen aus dem Abendwind. Hei nun oder nie. Ich kann mich nicht erinnern, je Menschenfleisch je angerührt, geschweige denn zu haben. Nonsensibles Abarbeiten, Durstgefühles Abschlachten, Erscheinendes Ablösen, Eigensinnes Abflussdenken. Nein, meinen Senkel schwenk ich nicht. Nein, deinen Schinkel schieb ich nicht. Nein, sein je ab, je angerührt, geschweige. Aber vor einem Gericht in Bangui machte sein Koch Linguissa eine schauderhafte Aussage. Meinem Chef schmeckten Linguisten vorzüglich. Sie gingen in besonders verschmitzten Kostschalen für ihn mit Engelszungen und Achillesfersen durchs Feuer. Das Gericht erhebt sich. Das Gesicht belebt sich. Der Prozess entwickelt sich. Ich, slich, öslich, löslich, et, ket, ocket, pocket, kant, tant, instant, kopfstand, abile, cantabile, es, nes, Scheitelquick. Das Hauptgericht besteht aus gebeutelten Füßen. Dazu das Busterhuhn. Unterm Deckmantel der Hochzeitsreise setzt es sich zusammen aus gehabten Eltern und Debreziner Staubwolken. Taubengrau, Top Moff Gresch, im Zweitaktmotor übern Semmering nach Knödel. Kein Händel Paprikasch sitzt so am Strempel fest wie das Jahrhundert an den neuen Tänzen. Die kommen aus Transnistrien, Sibirien, Missouri und nisten unter Misthaufen und Polkappen. Kalotten. Andere Tänze sehen wir im Kino. Doppeldecker, Totemköpfe, Saxophone. Sie zeichnen unterm Deckmantel der Hochzeitsreise ein Straßennetz. Im Zentrum sitzt Wien, die Transzendenz. Wer bin ich? fragt Sangesi und steigt von oben in den Kühlturm. Da sitzt Quirinus und begrüßt ihn. Ringsum brodelt Trockeneis. Sie unterhalten sich. Quirinus rieselt um Sangesi in Partikeln. Sangesi fließt in Wellen um Quirinus. In der Mitte brodelt das Trockeneis sich eine Südsee. Der Kühlturm wird zum Tribunal und wir erblicken Abendwind und Nestreu im Schwitzkasten sich entwickeln. Well, die Schwelle ist schon lau. Wenn ich dich in den Korpus hau, ruft das Mene, Wene, Wau. Schnell, die Zelle wird schon lauer und der Saurier wird sauer, ruft der Gene, Späne, Klauer. Reimbusig quetscht das Oktopus, immer spüler und genauer, nestreu in den Minibus, dem Abendwind zum Dauerkuss. Und die Quinces, Quintessenz, quirlt am Spieß. Na bitte, Sens. Denn zur Natur verklemmt sich nur, was Höhler quillt. Die übrige Szene, würde ich sagen, ist folgendermaßen aufgebaut. Auf Ohr, Süd, Griff, Holm, Reiz, Haut, Stich, Hut, Bach, Funk, Böll, Jon, Rist und Magen. Folgt Aug, Nord, Halt, Strick, Juck, Fett, Los, Nacht, Leim, Druck, Eis, Schlund, Gas und Schlot. Auf Zahl, Maß, Leib, Wort, Span, Hals, Biss, Pax, Lot, Gong, Schrift, Bein, Vlies, als Sport. Wildstück, Blut, Stein, Gras, Harm, Bild, Lauf, Mast, Jod, Gleis, Mund, Prust, stets Kragen. Was nein, ja und gar ob, trotz, weil, um zu, nicht, war, drum, zwar, benennt, pflegt Sack, Lauch, Zahl, grob, bar, Fuß, Kopf, hoch, zwei, fein, raus, null, fix zu meiden. Auch Sieb, Harsch, Zaum, Beil, Schach, Horst, Ball, Raum, Haar, Spitz, Flocks, Brom, Zinn muss schneiden. Wo schneit, rasch, Wind, Strom, Holz, Weiß, Chrom, Brei, Sinn, falsch, Mond, grün schon brennt. Alles wuselt, alles fiebert, alles scheint was zu fassen. Was sich Hals der einst als vormals, muss im Hals den Hals verlassen. Jede Anweisung tilgt eine vorhergegangene und eine folgende. Im Hintergrund ein Schlemihl-Käfir. Mitten im Barock jedoch befindet sich ein Totemkopf auf Reisen. Herr Minkowski, vierte Reihe außen, sieht ein Drahtgeflecht über den öffentlichen Scheiteln und ihren Umlaufbahnen, das sich in keinem Punkt berührt. Nils bohrende Reise mit den Wildgänsen. Während der Trepanation entweichen die besten Kriminalromane. Wie hoch ist jetzt die Zeit? Aber die Fliege im Bernstein war schneller als er. Jeder fasse sich an die Nase, um festzustellen, wo, beziehungsweise ob, es ihn, beziehungsweise sie, noch gibt. Tilgt Gehung hier, wenn Tilgung geht, noch durch? Noch geht Tilgung, wenn hier Gehung tilgt. Mord, Ni, Lap, Sus, Pa, Lin, Drom. Mord, Ni, Lapsus, Palindrom. Stundung also mit jenem und solchem. Sonst spielten womöglich Sondergutachten über demnächst. Bitte Abschiebungsverständigungen. Bitte demnächst über Sondergutachten womöglich spielten sonst solchem und jenem mit. Also Stundung. Die Dortung und die Hierung, dafür gibt es ja etliche Argumente. Argument Kaugummi wandert von rechts nach links. Argument Bizeps wandert von links nach rechts. Argument Tuba ist Taub. Uta B baut ab. Tu tabu. Argument Butangas sagt, Gustav, fang du an. Argument Uragan glaubt an die Einverleibung der Konflikte. Wenn aber ein Argument über dir ist, tröste es nicht. Es fällt zusammen mit dem Rahmen, aus dem es fällt. Das Aas lebt in der Wüste und ernährt sich von toten Tieren. Die Krabbelkiste wühlt in der Kabbalistik nach Argumenten. Nur amorphe Chancen haben Rätsel. Blau ab, blau ab. Eine Tube alles Wind. Hättest Zuschauer gebraucht, Rotziprezi. Denn von beiden Seiten rühren heute viele Ausgestorbene, viele Reingeboxte. Junge Kugellager rühren Eingeborene als kalte Lungenflügel. Eigensinnig Ausgeklügelte sind rührender als augenfällig Eingeführte. Je ausgekugelter die Eingelagerten, desto löslicher die Reingepulverten, desto rausgeprügelter die Kührenden. Denn viele reingeschmatzte Ausgeburten haben keinen Kalender. Ausgelaugte Dauerbeiner reiben sich die Hausaufgaben sauer ein. Eingeführte Ausgegorene hinwieder weigern sich, die Hüftgelenke auszulösen. Viele Hausaufgaben sind Hüftgelenke. Und? Manche Eingefuchste nichts als Allesfresser. Und? Im Kühlturm nimmt der Fortgang seine Szene zueinander auseinander. Quirinus psaltert und Sangesi düngt. Carnap, Carnivort mit Pornichon an einem Leitseil. Nicht, dass du nicht ganz denken kannst, ist das bei weitem. Während Hilfbehelfe ebenfalls dünn von sich machen. Aber auch wenn die Hyperbeln sägen, kommt mir nichts als Sinn in diesen. Etc., Frau Knorr, Moruscula, Morübe. Wollte nun Goyas Häkchen sich verzehrend nicht im Traum die Allmacht eines Sprösslings? Höchst ungenau zu sich war mit dem Zirkel und Nebensonnen drei von außerhalb der Sanftmut-Iro-Raserei einander auf Oralsamblecken deutlich. Zwei hatten schauderhaft den Hummer unterm Hammer. Ein Jam-Jam, Presseausweis. Kronos ist trostlos, öffentliche Scham. Vaucansons Ente schnattert sich einen Jacquard-Teppich herein. Guagua hat eine Orange in der Vaucluse. Gauguin baut eine Garage. Bocassas Koch bestätigt, der Kaiser, gefangen. Die Achillesferse heißt reverse Kannibalase. Auch der Sonnenbär ist ein Enzym. Mit solchen Reflexionen gelingt Bereich, sich kleiner Dinge grau zu halten. Grüblerischen Nenners ist einander ein Salatkopf oder Gurgelmoos von beiden Seiten schwelend. Das eine aus dem anderen Indien, die Anden aus dem einen Umbrien. Rede, eine Pause, eine Rede. Summa summarum, Nesquik erfindet die Idee von Troja, während Troja die Idee von Nestreu aus roh gemästeten Prinzipien der Streuung abführt. Als der Geysir Lobe sahm, Robinson Enzyklam, Muster mitten, Formen her, Albumstücks, Melonen, Schinken. Originale Vakanzen. Wie flucht ein Fugenrost im Kühlturm? Kann ein Fugenrost überhaupt fluchen? Nein, dazu braucht es mindestens zwei. Mein Gary Cooper, mein Knochenleim, mein Sitzfleisch. Meine Unverdaulichkeit in Dingen Unverdaulichkeit. Mein Funkelnagel, mein D-Zug, mein Frühstück. Mein zweites Ich, mein Futteral, mein Zwischenraum. Mein ganzer Stolz, mein Doppelsinn, mein zähes Luder. Mein Sucher, mein Auslöser, mein Gerstenkorn. Mein Hort, mein Einweg-Aspirin, mein Ausfluss. Mein Kostkind, mein Inhalt, mein Anrührer. Mein Duplikat, mein Akrostich, mein Nasenbein. Die Erinnerung an die Affäre sei ausgelöscht. Und? Und sieben nonsensilberne Rübenschuppen von sieben nonsensiblen Kassibern gesiebt, ergeben sieben emsige Bilsenmilben und ein bisschen Silbengemüse von Persilgemsen. Bis Ensor drüben so einen Bense glitscht oder Bense eben ohne so einen Sensor Senior Nonus Phonosilos losschiebt. Nonsensikalisches Schippen. Es schält sich einiges heraus. Meine Schokoladenpuppe schmilzt in Tegel. Legt sie auf Eis ins Aggregat. Siehe, Ziege in Rage zeigt Leiste. Eisgeist steigt. Frigorifere Typ Arche neigt zu Schwitzkastensyndrom. Bruttrupp, ruht, luftdicht unterkühlt im Archetyp. Virulent wie eh und je. Das zeigt sich, wenn der Kühlschrank nachts zu hüpfen und schnarren beginnt. Seine geistesgeschichtliche Dimension gibt ihm keine Ruhe. Orni Lapa Lindro. Lobotomie im Dom ist Mord. Ordner. Lapsus im Raps. Im Scharnier beschlagen sich die ausgeschellten Augen. Die Projektion des Innenlebens eines Kühlschranks hüpft zwischen Linde, Baum und Schulterblatt, seine energetische Lymphe dümpelt. Der Monologophage gafft. Kniescharnier schnarrt. Anschein rangiert. Rasch rein, schreit ein Narr, Nascher in Scharen. Gastmals Röhrenpfahl im Dromeda von beiden Seiten Rohmetall, gaust Querschnitt, Höckern, Sprössling, Brokkoli, verzapften Suzuts. Es ist die Truhe vor dem Schrein. Anheimelnd eigenstens und schier für ganze Kinder und halbe Rinder. Gleich aus, durchaus. Er wolle schnell noch Laokoon und all ihm Skraut die eingeschweißten Köpfe, Blöcke zur Person von Box, mal die besonderen Unterschiede, mal das Verbindende im Gulasch zur Familienpackung. Bries, Norpel, Ümpfe. Es ist halt, wie soll ich sagen, Abendsphinx, die Bauchrednerei. Weil einen letzteren Esser findst du nicht. Der Kosmet erscheint. Stundung also mit jenem und solchem. Sonst spielten womöglich Sondergutachten über demnächst. Bitte Abschiebungsverständigungen, diese dort wie jene, fast seifensiederisch zu. Die sie tun, BZW abtun. Und wir hätten unwiderruflich nur und laufend Abwicklung mit Gegenlauf im Gefolge. Holde Einheit als Spaltpilz. Aus Schätzung käme dann jeder. Ist Setzung möglich? Nicht verschränkt gingen sie, doch kamen dann andere und wieder und andere. Dann kamen doch sie, gingen verschränkt. Nicht möglich. Setzung ist jeder. Dann käme Schätzung aus Spaltpilz als Einheit. Holde Gefolge im Gegenlauf mit Abwicklung, laufend und nur unwiderruflich hätten wir. Und abtun, BZW tun sie die, zu seifensiederisch fast, jene, wie dort diese. Abschiebungsverständigungen, bitte, demnächst über Sondergutachten womöglich, spielten sonst solchem und jenem mit. Also Stundung. Oskar Pastior, Berlin, den 9. Juni 1987. Also das war Mordni Lapsus Palindrom. Ein Monologophage im Kühlturm. Gelesen von Barbara Nüsse, Britta Sommer, Christian Brückner, Christian Berkel. Technik Jonas Bergler und Ralf Breitung, Regieassistenz Georg Beres, Regie Hans-Gerd Krugmann. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt folgt Pastiophonie für einen Bricoleur zum 75. Ein Essay von Michael Lenz. Das Hifi-Höricht ist äußerst fein gesponnen. Anagramme. Das Hören des Genitivs. Der krimgotische Fächer. Fleischeslüste. Gedichte. Gimpelschneise in die Winterreise. Höricht. Kopfnuss, Januskopf, Palindrome. Listen, Schnüre, Häufungen. Sestinen. Sonettburger. Tinnitusse. Wechselbälger. Villanella und Pantum. Vokalisen und Gimpelstifte. Die eine große Windstille beim Verschlucken kleiner Windstillen. Kanitverstan, Santa Winktern, Nervanstinkat, Transnektivan, Nita Nervangst, Vatern Sinnakt, Fentrakistan, Katzentirwan, Quarantinset, Tannesinfarkt, Firkantenstan, Knistarfental, Kantatensfirn. Aber der Unsinn, Text auf Musik zu reduzieren. Komposition, natürlich. Aber der Unsinn, Text auf ein Sinnkonstrukt zu reduzieren, sagt Oskar Pastior. Hören und lesen. Und dann? Vergessen Sie einmal folgende Sätze. Vergessen Sie bitte noch einmal folgende Sätze. Vergessen Sie, wie Sie den Sätzen folgen. Haben Sie vergessen, wie die Sätze folgen? Folgen Sie einmal Sätzen, die nicht folgen. Folgen Sie noch einmal diesen Sätzen. Sie, kleingeschrieben, folgen anderen Sätzen. Sie, großgeschrieben, folgen anderen Sätzen. Vergessen Sie nicht, dass andere Sätze folgen. Diese Sätze können eben nicht folgen. Sätze folgen, indem Sie vergessen. Sätze folgen nicht, indem Sie nicht vergessen. Sie, kleingeschrieben, wissen nicht, was folgen oder vergessen heißt. Ich weiß nicht, was wissen heißt. Das ist ein Satz. Und das ein anderer, beteuert Oskar Pastior. Alles vergessen? Explizit ist doch hier thematisiert, was hier thematisiert ist. Nämlich wörtlich, heißt es weiter. Die Nämlichkeit und die Wörtlichkeit, heißt es weiter. Und dann, es ist, was es bedeutet. Es zitiert, was es sagt. Ein Text vor dem Witz des Wissens. Eine akustische Unschuld, ein adamitischer Zustand des Verstehens, eine hörende und lesende Unbeschriebenheit, das ist der Wunschzustand dieser Poetik, die sich ganz im Klaren darüber ist, dass dies ein Wunschzustand ist. Poesie ist ein Wunschzustand und ein hartes Stück Arbeit. Eine solche, die Wissen des Autors und Vorwissen des Lesers, des Hörers, natürlich nicht ausschließt. Und hieß es nicht soeben im Hörspiel Mort ni lapsus Palindrom? Wenn aber ein Argument über dir ist, tröste es nicht. Es fällt zusammen mit dem Rahmen, aus dem es fällt. Das hieß doch so. Und wollen wir das nicht mal beherzigen? Pastiors Argument ist die Poesie. Und in der Poesie spricht Pastior klipp und klar Pastior, wie er selber scheinbar überrascht feststellt. Seine Poesie fragt und antwortet, indem sie fragt, so ganz ohne Schwärmerei. Pastiors Poesie fällt zusammen mit dem Rahmen, aus dem sie fällt. Hören und Lesen beweisen, sie fällt nicht in sich zusammen. Und da erweist sich Pastiors Poesie neben aller Klangtracht auch als Wechselbalg, als Erkenntnisscharnier zwischen dem, was Poesie sein kann, und dem, was sich Wissenschaft nennt. Eben Poiesis, das sprachliche Zustandekommen, das Moment, wo Wahrnehmen, Lesen, Hören, Verstehen, Deuten, Hervorbringen etc. in eins fällt. Letzten Endes, was sich bei der Bewusstwerdung von Materie anorganisch zu organisch ereignet. Ein naturwissenschaftliches Anliegen jedes guten Textes, analog simuliert. Taxi, Farnent, Frenan, Statik, Antik, Varenst, Varinten, Stank, Svankri, Tanten, Fanken, Tristan, Tatravenskin, Kantinenfrast? Zurück zum Mort ni lapsus Palindrom. Dieses Hörspiel zeigt, dass für Pastior Wahrnehmen hier einer fremden Textvorlage bereits hervorbringen ist. Pastior äußert sich zum sprachlichen Kannibalismus wie folgt. Ich habe Johann Nestreus Zivilisationsgroteske vom Häuptling Abendwind oder dem gräulichen Festmahl bis auf die Knöchelchen abgenagt, die meine Knöchelchen sind. Denn die reale Menschenfresserei, Anthropophagismus, ist eine vom Standpunkt des Menschen auf sich selbst bezogene Art des Verzehrs, die im Mund, also mit der Zunge oder Sprache beginnt, im Zwerchfell sich umstülpt und an den Extremitäten endet, also ein palindromitischer Vorgang der Einverleibung und Entäußerung. Kurz um ein Text, der mit sich hadert, nicht metaphysisch, sondern tatsächlich, also vom Anfang, der schon sein Ende ist, über ein dubioses Scharnier zu einem Ende, das schon im Anfang war, das Wort. An sich ein verzweifelnder Vorgang, der Rücksicht auf der und auf die Zeitachse, die ja nur in eine Richtung läuft, eine entsetzliche Geschichte mit Südseezauber im Abendwind. Wer im Kessel sitzt, kennt das Scharnier. Noch hängt die Syntax in Fasern dran. Das sind die Palindrome, an denen sich Sprecher noch einmal selber aus dem Schlamassel ziehen. Im Ende kann der Anfang sein, wie schon der Barockdichter Daniel Zepko wusste, der Folgendes empfahl. Das Ende, das du suchst, das schleus in Anfang ein. Abwegig auf den Barock zu verweisen, der aber in Person von Quirinus Kuhlmann dem Hörspiel einverleibt wird. Ebenso wie, nebenbei gesagt, der Suppenkasper, der hier aber schon weit weg ist von seiner Suppe. Nein, meinen Senkel schwenk ich nicht, nein, deinen Schinkel schieb ich nicht, nein sein, je ab, je angerührt, geschweige. Die Haut, der Laut, ist mir dabei näher als das Hemd, die Letter, sagt Oskar Pastior, und nimmt Sinn und gibt Sinn und nimmt und gibt Sinn. Denn Sinn gibt auch, was Sinn nimmt, und Sinn gibt, was auch Sinn nimmt. Sinn und sind wie nimmt und gibt und wie als und wie. Und macht wau und wau. Mal als wie, mal als, mal als gibt, mal als nimmt. Und nimmt als mal, gibt als mal wie als mal wau. Und wau macht und wie und als wie. Und gibt und nimmt wie sind und Sinn. Nimmt Sinn auch, was gibt Sinn und nimmt Sinn, was auch gibt Sinn. Denn Sinn gibt und nimmt und Sinn gibt und Sinn nimmt und. Nämlich wörtlich. Wo das Wie und das Was einander so lesen, dass es sie gibt. Macht das Sinn? Ist Sinn Macht? Ist Sinn machbar? Es einfach mal so nehmen. Da einfach mal zuhören, zulesen. Schließlich sagt es der Autor namens Oskar Pastior ja selbst. Ich weiß nicht, was Lyrik ist. Ich weiß nicht, was Lyrik ist, sagt der Autor selbst noch in seinen Frankfurter Vorlesungen, die er schlicht das Unding an sich benahmte. Das sich selber lesende Unding, andere sagen Leben dafür, so Oskar Pastior, der Sprachinstallateur, der Poesieerfinder, vielsprachige Magier, der den deutschsprachigen Raum neu vermisst. Der uns nichts vermissen lässt, weil er hat's ja aufgeschrieben, aufgehört, bringt es uns dicht ans Ohr, ans Auge. Der alle Wörter, auch die aus heterogenen Etymologien geklonten, auch die erfundenen, die sprachverschränkten, die halb- und gar nicht sprachlichen, so einrichtet, dass sie wie nie gehört, nie gelesen, zu Namen werden, zu Dingen, die sprechen, die tönen, dass sie unser nicht mehr zu bedürfen scheinen, wir aber ihrer umso mehr. Infant kratzen, stank nernativ, tank war intens, stanit verkan. Der Sprachbrikoleur Oskar Pastior ist auch ein Regelneuentdecker und Regelerweiterer. Wie die Projekte nie Projekte geworden wären, ohne das Aufbegehren gegen die Regelhaftigkeit selber, zusätzliche Spielregeln mussten her, widerborstige Einschränkungen der Machart oder sie perfide auf die Spitze treibend. Ja, und beim Lesen und beim Hören dieser Textgewächse, der Tastaturen dieses einen jenen Oskar Pastiors, da schält sich in der Tat einiges heraus, wie es da so steht und heißt, im Mortni Lapsus Palindrom. Und beim Lesen und Hören, beim Übersetzen, Überlisten, Überfrachten, Übersinken, Überbergen, Überschätzen, und beim Lesen und Hören, dass ja auch ein Überschätzen und Überwiegen und Überlisten und Überreichen, demnach also ein Überblicken und Überlesen ist, beim Lesen und Hören also, da schält sich in der Tat einiges heraus, was vielleicht gar nicht darin war, sondern im Vorgarten des Kopfes des Zulesers und Zuhörers. Und dann, in der Tat, ist es so, wie es heißt in Mortni Lapsus Palindrom. Setzung ist jeder. Und jeder setzt. Und jeder setzt das Gehörte, das Gelesene, das Gesehene anders. Und dann scheinen wir nicht zu wissen, was eigentlich gesagt wird, was gehört wurde, was von uns ist, aus uns heraus. Und das kommt uns bekannt vor. Eigentlich gibt es eigentlich gar nicht, stellen wir dann vielleicht einmal fest, plötzlich. Es gibt kein eigentlich, aber ein immer anders, das gibt es. Und in jedem Kontext erscheint das Wort immer anders. Und jedes Wort ist anders als das folgende, auch wenn es dasselbe Wort ist. Bei Oskar Pastior scheint es, ist das ganz im Speziellen so. Ein Brikoleur des Lautes, der Wörter, der Sätze und, auch fremden, Sprachen, die dann so eigentlich klingen, der Rhythmen, der Form, der Regel. Ein sich selbst erfindender Webstuhl, der die Fäden seiner Sprachen zu einem dichten Gewebe schießen lässt. Und nicht ins Kraut, höchstens ins Lautkraut. Die Haut, der Laut, ist mir dabei näher als das Hemd, die Letter. Und wie dann das Hören zum Sehen wird, das Auge zum Ohr, Plötzlich sind Dinge da, die nie gehört wurden, die nicht da waren. Was sehen Sie, wenn Sie hören? Was der Kehlkopf im Ohr und was das Ohr im Kehlkopf leistet, stellt Pastior in das Unding an sich in Aussicht. Diese Rückkopplungsschleifen von Verstehen, Sprache, Wirklichkeit und Subjektivität lassen den Autor wie den Leser sich wechselweise als Hase und Igel selbst erfahren. Diese Rückkopplungsschleifen, die immer wieder neu durchquert werden müssen, und immer sind die Fragen anders und immer sind die Fragen dieselben. Dieser Medienverbund aus Autor und Leser lässt Poesie allererst entstehen. Hügel, Beg und Hügel, Tal. Begel, Kügel, Tagel, Beg. Da Hügelball, da Hügelball, Hügel, Hügel, Beg und Tal. Hügel, Hügel, Tal und Beg. Gagel, Begel, Gü und Gü. Wagel, Hügel, Tü und Ball. Hügel, Babig, Bab, Güg, Beg. Double, Bügü, Double, Beg. Bülbe, Tal, Tal und Tatü, Beg, Beg, Gülge, Gügatal. Begel, Dal, Dal, Gal, Ügal, Double, Güge, Gegel, Gel, Ügel, Ügel, Büll und Büll. Andererseits, Pastiors Poesie ist ganz besonders vom Damoklesschwert fehlleistender Kommunikation bedroht, versucht man sie in ein berühmtes Bett zu zwängen. Das Missverständnis kalkuliert diese Poesie in ihrer Selbstreferenzialität, in der Hervorbringung ihres So-Seins, immer schon mit ein. Pastior? Also lobe ich mir ein bestimmtes, füglich virtuelles Missverständnis, das imstande ist, jene entscheidende unschärfe Relation des Textvorganges zu generieren, die uns ästhetisch oder schön erscheint, indem sie abdriftet. O-Ton, O-Ton, Linguistikherbst. O-Ton. Ton, Otton, Linguistik, Herbst, Stick, Harvest, Osen, Tuamna, Stick, Stick, Lipstick, Nota bene, Heu, was da abwest im Dümpelsermon. Zero von ihm. Der Kürbis wächst in Eroshemden, Sensen, Tristia, Trestia, Delta Geflecht. Da ist Kuznetschik, Zinziver, Synopsis von Kolchis her ergangen. Seerosen, See, Seerosen, Bucht, Ost-West, Phantom, Ovids, Metamorphosen am bösen Dorfer Luch. Die Semaphoren morsen. Noch steht es Zahn um Haaresbrei an Topf und Hasen geht es Wald, das Jahr es jährt sich Horn und hin. O Zero, der See. Rien ne va plus, O Zero Stick, O Lambda, Entengrütze, Harnest, Felfe, Hilf, Schilf, Heu, Schelf, O Ton, O Ton. Mir ist so Rosident Phantom, Semiramis, Sorbonne, Saumve. Abdriften. Wie etwas zur Sprache kommt, kann dem Was schon sehr nahe sein, zum Verwechseln ähnlich. Abdriften. Driften Sie bitte ab, wenn Sie hören und lesen, wenn Ihnen das vergeht vor lauter Sinnen. Nein, es gibt keine allgemeine Grammatik. Jeder Text schafft sich seine eigene. Die Haut, der Laut, ist mir dabei näher als das Hemd. Die Letter. Warum nicht einmal, genauer gesagt, Anfang bis Mitte der 70er Jahre, die Schiene der Einsprachigkeit durchbrechen, fragte sich Oskar Pastior und kreiert den krimgotischen Fächer. Und weiter? Warum eigentlich nicht bedenkenlos und ohne Rücksicht auf die Philologen diese eingefahrene und, weil man doch mehr im Kopf hat, immer auch zensierende literarische Gewohnheit lyrisch beiseite schieben und alle biografisch angeschwemmten Brocken und Kenntnisse anderer Sprachen und seien es auch nur Spurenelemente einmal quasi gleichzeitig herauslassen? Konkret, wie ich zu sagen pflege, die siebenbürgisch-sächsische Mundart der Großeltern, das leicht archaische Neuhochdeutsch der Eltern, das Rumänisch der Straße und der Behörden, ein bissel Ungarisch, primitives Lagerrussisch, Reste von Schullatein, Pharma-Griechisch, Uni-, Mittel- und Althochdeutsch, angelesenes Französisch, Englisch, alles vor einem mittleren indoeuropäischen Ohr und alles in allem ein mich mit ausmachendes Randphänomen. Warum nicht etwas ganz Heterogenes hineinbringen, heißt die Frage, fragt Pastior. Wenn ich es hineinbringe, ist es ja mir passiert, also muss es einen Grund haben, auch wenn ich ihn nicht kenne. Ein ple ort nic grea zui ank. Hafetsrui men auk him eri. Tern umpo. Okni osvprks anso. Etsutos. Polsker. Xis auts. Fssing. Rampxedoar echvat skrisluap. Legonaciu, ahi, York perka eju, Targolgelz, Atschei, Sungertsa. Über den Entstehungsprozess von Einpleorts befragt, antwortet der Autor, die Silben hatte ich ursprünglich zusammenhanglos auf ein selbstgemachtes Kugelbaumobile, ineinandergesteckte Kartonflächen mit unregelmäßigen Ausbuchtungen, mit Filzstift geschrieben. Meine Intention, als ich die Silben erfand, möglichst untypisch für deutsche Silbenbildung. Für den fortlaufend notierten Text entstand die Reihenfolge dann spontan, voluntativ in einem Leseakt, sprunghaft. In der Notation aber irreversibel des immobile aufbereiteten Vokabulars. Ausschlaggebend war die Neugier. Was für Syntagmen, Behauptungen, Fragen, Sequenzen, Litaneien etc. ergeben sich? Es entsteht eine die multilingualen Sprachinseln vernetzende, sprachrhythmisch gesteuerte Infrasprache. Dieser liegt indes kein grammatikalisch-syntagmatisches System zugrunde und von einem lexikalisch zu identifizierenden Vokabular des Krimgotischen kann überhaupt nicht gesprochen werden. Pastiors nachgereichte Intention wäre dabei, systemkritisch Hellhörigkeit für Eigen-, Privat-, Einzelsprache des jeweiligen Gebildes zu ermöglichen. Der Autor auch als Versteckspieler, als Verwandlungs- und Chiffrierkünstler. Es ist auch ein Spiel mit der Unwissenheit der Leser, Zuhörer. Dass ich mich natürlich freue, wenn jemand staunt, gibt Pastior zu. Und ich weiß genau, was es ist. Und er weiß es nicht. Er findet ein Exotikum, das er nicht definieren kann. Dabei handelt es sich vielleicht nur um eine kleine private Anekdote oder ähnliches. Ich ist, wie könnte es anders sein, dabei ja sowieso immer nur ein anderes. Meine psychologische Freude über sein Staunen ist unerheblich. Was stattfindet, ist, dass Text, Sprache plötzlich an sich staunt. Dies Unding an sich. Und immer wieder betont Pastior, die sogenannte Versuchsanordnung ist die Ars Poetica. Die Barriere der Einsprachigkeit durchbrechen und alles gleichzeitig rauslassen. Diese Grundversuchsanordnung ist die Sache. Nicht, was dann im Einzelnen passiert, sondern die Tatsache, dass die Spielregel, Einschränkung, ich es macht, ist die Sache. Und was ist dieses Ich, dieser Möglichmacher? Vielleicht dieses. Was ich bin, lächern gammelt dem Röten, Abglitz und Marter Künft, Herkomm von Rummertöt, Augelsprang Blühferbel, und zupfe rocken stirbs, und schlupfe kreisen dralls, und hupfe kommen wels. Ein Klingerling von Harnis, ein Sperrozwinger Starnis, ein starre heiter Künft. Ein akustisch-physiognomisches Porträt Wilimir Chlebnikows, des Erfinders der Sternensprache, als Pastiorsche Metamorphose, als höchst private Aneignung von dessen Zaum-Gedicht, das Pastiors, was ich bin, zugrunde liegt? Und scheint da nicht auf, wovon scheinbar die Rede ist? Zukünftiges, aufblühendes, klingendes, Bewegung, aber auch Erstarrung und Tod und dessen Überspringung, denn Zupfen, Springen, Hüpfen und Kreisen, das tut diese Pastiorsche Anverwandlung, eben ganz akustisch. Eine Tateinheit von Wie und Was, von Sinn, Klang und Rhythmus. Aber der Unsinn, Text auf Musik zu reduzieren. Komposition, natürlich. Aber der Unsinn, Text auf ein Sinnkonstrukt zu reduzieren. Rettung der Poesie im Unsinn? Vom Unsinn des Sinns? Vom Sinn des Unsinns? Vom Sinn der Sinne? Pastior ist eine schöne, dem Deutschen verwandte Sprache. Jalousien aufgemacht, Jalousien zugemacht, Jalousien aufgerauft, zu Luzien raufgezut, zu Luzien zugemault, zu Lustossen zugemault. Malusinen angenehm, Aulusinen zugenehm, zu Faliden Aftermat, in Faliden Aftermat, Afluminion zugesaut, Aluflorion zugebart. Marmelodien zu Salat, Marmeloiden Bussalat. Aufgemalt, oh aufgemalt, zugedaut, oh zugedutzt. Dutzendrum, oh Lebenslau, Hofenbrutzen, Oppenbrett. Primo, Limes, Heiferzocht, Benedalia zu verzum. Mamu, Amaryllis, off, off. Bulla, Manium, Absalom, Albumenium zu Salon, Nostradamus Hanomag, Lanatorior Gattemslau, Fotosilior Abfallgeist Mutunalia Pirnholz, Cephaluden Enziol, Cephaleden Ichthyol, Nebelnieren Löwentran, Fauscharnieren Besenraum, Ebeltüren Zechstreusalz, Aventüren Abstralldom, Stalagmista Oberom, Virostrato Luftballon, Jalopeten angemacht, Sulalaika Gokumatz, Mulo. Aufu, Molo Zuzu, Zuzu Motz. Monte Ma, o Monte Zu. Sie hörten Pastiophonie für einen Bricoleur zum 75. Ein Essay von Michael Lenz für Oskar Pastior, der am Sonntag seinen 75. Geburtstag feierte. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 2002. Redaktion Adrian Winkler.